Kapitel 4. Aufgabe 4.1. B1. Dialog 1. Eine Frage bitte. Was sagt Ihnen der Name Kind? Kind? Die machen doch Hörgeräte, oder? Dialog 2. Guten Tag. Kennen Sie den Namen IKEA? IKEA? Klar. Möbel aus Schweden. Dialog 3. Entschuldigung, kennen Sie den Namen Warta? Warta? Ja, natürlich. Batterien von Warta habe ich zu Hause. Dialog 4. Verzeihung, darf ich Sie fragen, was der Name Roche für Sie bedeutet? Roche? Das bedeutet für mich in erster Linie pharmazeutische Produkte. Dialog 5. Was für ein Image hat für Sie der Name Ferrari? Ah, Ferrari. So einen habe ich mir immer gewünscht. Das bedeutet für mich schnelle, rassige, rote Sportwagen.